Kundgabe 5976. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.06.1954. Traget mein Wort hinaus. In Klammern 17. Jahrestag des Wortempfanges. Traget mein Wort hinaus in die Welt. So sprach ich zu meinen Jüngern und ich erfüllte sie mit meinem Geist, so dass sie mich und meine Lehre verkünden konnten. Denn sie vernahmen ständig in sich mein Wort und wurden nun lebendige Verkünder des göttlichen Reiches. Niemals hätten sie dieses Amt versehen können, wenn sie nicht in Verbindung gestanden hätten mit mir durch meinen Geist, auf dessen Stimme sie lauschten und dessen Führung sie folgten. Durch das Wort erkannten sie mich und sie waren sich meiner Gegenwart bewusst. Und will ich nun auch in der Endzeit den Menschen das Evangelium künden lassen, so muss es wieder in der Weise geschehen, dass ich mir Jünger erwähle, die wieder meine Stimme in sich vernehmen können, die also mich selbst in sich gegenwärtig sein lassen und mich zu sich reden lassen durch den Geist, so dass also nicht meine Jünger zu den Menschen sprechen, denen sie das Evangelium bringen sollen, sondern ich selbst in meiner Vaterliebe meine Erdenkinder anrede, um ihnen das Heil zu bringen, um sie vor dem Ende zu bewegen zur Umkehr, weil sie nicht den rechten Weg gehen und darum sich verirren wieder in die Tiefe. Menschenwort würde dies nicht zu Wege bringen. Mein Wort aber kann durchdringen und in einem Menschenherzen eine gewaltige Aufruhr bewerkstelligen, weil mein Wort Kraft hat von unerhörter Wirkung, wenn ihm nicht offen widerstanden wird. Wo es möglich ist, dass ich selbst einen Menschen anspreche, wenn auch durch ein von mir erwähltes Werkzeug, dort ist auch Aussicht auf Erfolg. Denn es gehört dazu auch ein liebeerfüllter Mensch, ein Vermittler, dessen Liebe den Widerstand besiegt. Wie aber ich auch nur durch einen solchen sprechen kann, weil die Liebe dieses Menschen meine Gegenwart zulässt. Meine Erdenjünger waren von Liebe erfüllt zu ihren Mitmenschen und auch in der Endzeit erwähle ich mir die rechten Jünger aus, weil es Not tut, dass meine Stimme zur Erde herabtönet, als letzter Mahn und Warnruf, weil ich noch einmal der Menschheit mein Evangelium verkünden will, um sie zu retten vor dem letzten Gericht, um ihnen das Heil zu bringen. Und also spricht das Wort, das ist Gott selbst, denn ich selbst bin das Wort. Und so mein Wort euch ertönet, bin ich selbst bei euch. Ihr höret nicht einen Menschen, ihr höret den Geist von Ewigkeit, der euch ins Leben rief aus seiner Macht und seiner Liebe und der im Wort stets mit euch verbunden ist. Und diesem Liebegeist von Ewigkeit solltet ihr angehören wollen, darum locket er euch unausgesetzt mit seinem Wort, auf das ihr ihn anhöret, erkennet und euch ihm schrankenlos hingebet. Denn er will euch, die er geschaffen hat, aus seiner Liebe unbegrenzte Seligkeiten bereiten, die ihr nur ertragen könnet, so ihr selbst in Licht und Kraft wandelt, wozu euch mein Wort also gestalten soll. Und ich werde zu euch sprechen, immer und überall, wo mir ein liebeerfülltes Herz Zutritt gestattet, wo meinem Geist nicht gewährt wird, so er sich äußern will. Dort wird auch der Geist sein von Ewigkeit, dessen Liebe allen seinen Geschöpfen gilt von Anbeginn. Amen.